to tell a liar. All the beauty smile passing by your side. My friend, you dance your way. My friend, you make my day. I've got to tell a liar. All the beauty smile passing by your side. My friend, you dance your way. My friend, you make my day. Put that blowjob on my hi-hat. You made a kick the bass is sex mad. But it's just music. Pushing the gap, kicking the rap trap. With the right form, try it. Ring your bells, or done alright. Something tiny, come right. Bounce arms on your side. We're in the club, shaking it wild. We cannot stop getting it style. Let's get it on, don't waste the song. Cut it loose and it comes strong. We're living our bounce on peace. Our club is binding boundaries. There ain't no lock, we don't need keys. You can't bend your knees. I've got to turn it on. Mommies don't drink whiskey sour. Come on, wake up, take a shower. It's a time, your happy hour. Please, my bees, release the power. Give me sweets, my honey, louder. I want to step, listen, and tap, tap. It's like a map to find my next step. It blows your mind, told you were blind. Call it off it, it blows so giant for you, kid. Now let me see what you are working with. Move it like money, moves the back of Swiss. Feel the bounce on kiss, no one should ever miss. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung sind wir jetzt aber da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Talkrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, in die Mail unbedingt eure Telefonnummer reinschreiben. So, der erste Anrufer heißt Christian und der ist 27. Hallo Christian. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Bei mir geht's um meine Schwester, die jetzt heute genau vor 2 Wochen gestorben ist. Mhm. An einer Überdosis. Heroin? Heroin, ja. In welchem Alter? 25. Mhm. Ist sie geworden. Also jetzt wäre sie im März, wäre sie 26 geworden. Mhm. Und der war ziemlich lang auch drauf, 4 Jahre. Wussten wir auch alles, war alles bekannt bei uns.